Ich bin das Original, ich hab damit angefangen. Heute wollen alle diese Wichser auf die Hantelbank. Jeder macht jetzt einen auf Kantenschnitt. Ich setze einen Trend und das ganze Land geht mit. Jeder macht jetzt einen auf Lederjacke Kragen hoch. Aber ich war der allererste Star im Hof. Jeder will auch vom Dealer zum Reichtum. Das ist meine Story, ihr könnt's mir niemals gleich tun. Erster mit ner Alpha-Jacke, erster mit ner Cordon-Sport, erster mit dem Araber-Familien-Support. Du Kopie, sag Carlo Colucci. Aber gegen mich bleibst du harmlos, du Pussy. Du weißt genau, dein Idol ist mein Fan. Facebook ist out, folgt mir auf Instagram. Jeder macht einen auf Solarium-Gänger, ihr Anfänger. Ich kenn nicht mal euren Namen, ihr. Ich guck aus dem Autofenster, kleine Bushidos. Geh ins Internet, da sind kleine Bushidos. Mach den Fernseher an, kleine Bushidos. Ich kam aus dem Ghetto auf die Leinwand ins Kino. Geh ich auf die Straße, kleine Bushidos. Die ganze Rap-Szene sind kleine Bushidos. Überall wo ich bin, kleine Bushidos. Doch keiner von euch vertickte weiß es in Kilos, yeah. Ich bin der Prototyp, habt's euch allen vorgemacht. Heute willst du frech werden, gib auf deine Worte Acht. Das ist mein echtes Leben, ihr wollt ne entertain. Alle die wie Gangster reden, müssen mir Prozente geben. Ich sag euch eins, so sieht es aus. Sie haben mir den Look und das Logo geklaut. Ihr Nachmacher übertreibt, labert keinen Scheiß. Jetzt hat jeder einen, möchte gern Arafat dabei. Warum lebst du nicht dein eigenes Leben, anstatt von meinem zu reden, als wären's deine Probleme? Jeder will mein Erfolg erreichen, jeder will Gold erreichen. Doch in Wahrheit könnt ihr nicht mehr Holz erreichen. Ich bin ein Vorbild, man macht meine Tattoos nach. Was für ein Rap-Zirkus, jeder macht auf Ghetto-Star. Aber ich hab das Patent auf den Scheiß, davon abgesehen, dass euer Talent nicht mal reicht. Ich guck aus dem Autofenster, kleine Bushidos. Geh ins Internet, da sind kleine Bushidos. Mach den Fernseher an, kleine Bushidos. Ich kann aus dem Ghetto auf die Leinwand ins Kino. Geh ich auf die Straße, kleine Bushidos. Die ganze Rap-Szene sind kleine Bushidos. Überall wo ich bin, kleine Bushidos. Doch keiner von euch vertickte weiß es in Kilos, yeah. Seid mir ehrlich, deutschen Rap hab ich hart gemacht. Ich mein Tag und Nacht habt ihr mich nur nachgemacht. Du willst wie ich eine Breitling tragen. Du beitest mich, jetzt muss ich dich Feigling schlagen. Ihr wollt es alle meinen Werdegang gleich tun. Doch wisst ihr was, ihr werdet einen Scheiß tun. Seht es sein, ihr werdet nie so leben. Es wird niemals einen anderen Bushido geben. Ich guck aus dem Autofenster, kleine Bushidos. Geh ins Internet, da sind kleine Bushidos. Mach den Fernseher an, kleine Bushidos. Ich kam aus dem Ghetto auf die Leinwand ins Kino. Geh ich auf die Straße, kleine Bushidos. Die ganze Rap-Szene sind kleine Bushidos. Überall wo ich bin, kleine Bushidos. Doch keiner von euch vertickte weiß es in Kilos.